Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu den Wunder des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben schon ein Wunder gemeinsam, beziehungsweise zwei, drei erwähnt. Aber das Wunder, worüber wir detailliert gesprochen haben, war die Spaltung des Mondes. Und wir haben gesagt, die Wunder des Propheten sind sehr, sehr viele, subhanallah malik. Heute werden wir über zwei Wunder sprechen. Und zwar die Vermehrung des Essen und des Trinken. Was es damit auf sich hat, erzählen wir inshallah in diesen Geschichten. In der Schlacht von Khandaq, in der Grabenschlacht, als die Muslime einen gewaltigen Gegner hatten und sie hatten fast nichts zu essen, erzählt Jabir radiallahu an, sagt, ich ging am Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbei und er war selber am Mitarbeiten, am Graben, mitschaufeln. Sah ich ihn, den Hunger in seinem Gesicht. In anderen Überlieferungen, dass er sich zwei Steine um den Bauch gebunden hat, weil er so viel Hunger hatte. Subhanallah. Dann bin ich zu meiner Frau gegangen, sagt er, und habe sie gefragt, haben wir etwas zu essen zu Hause? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Hunger. Ich sehe das ihm, er braucht etwas zum Essen, Kraft. Sie sagte, bei Allah, wir haben nichts, außer ein bisschen Getreide und ein Schaf oder ein Tier, das wir schlachten könnten. Sie sagte, super, nimm ein bisschen, mach das. Und ich hole den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, damit er davon essen kann. Und sie sagte zu ihm, geh aber, sag's ihm im Leisen, denn es ist nicht viel, was wir haben. Erzähl das nicht zu vielen Leuten. Und sag's nur dem Propheten und ein paar anderen, damit die davon essen können und davon profitieren können. Ja, weil wenn viele davon erfahren, die kommen, dann wird das Essen nicht reichen. Und dann ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat keine von denen satt. Subhanallah. Sie sagt, okay. Er sagt, aber pass auf, erzähl's wirklich keinem. Er sagt, okay. Dann ging Jabir radiallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja Rasulullah, wir haben ein bisschen Getreide, mit dem wir Brot machen können und ein Schaf geschlachtet oder ein Tier geschlachtet, wo wir inshallah was kochen können gemeinsam, aber es reicht nicht viel. Komm du mit ein paar 5 oder 10 Leuten und esst gemeinsam. Redet leise. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte, freute sich. Und dann fing er an, die ganzen Leute, zu den ganzen Leuten zu rufen, und sagte, ja, Ahle Khandaq. Er sagt, oh, ihr Leute vom Graben, Jabir hat für euch Essen vorbereitet. Kommt, kommt alle mit. Subhanallah Malik. Und Jabir ist bleich geworden. Er sagte, er konnte kein Wort rausbringen. Subhanallah Malik. Und der Prophet posaunt das raus und das Essen reicht gerade mal vielleicht für 5, 6 Leute. Subhanallah. Wenn es hinkommt, für 10. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, lächeln und ruft die ganzen Leute zum Essen. Allahu Akbar. Ja Jabir, was hast du nur getan, ja Jabir? Subhanallah. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, pass auf, ja Jabir. Ich gebe das natürlich sinngemäß alles wieder. Pass auf, ja Jabir. Geh und sag deine Frau, sie soll noch nicht das Brot fertig backen und das Fleisch vom Topf sozusagen nehmen. Das, was sie halt früher als Topf hatten, bis ich komme. Subhanallah. Und Jabir ging zu seiner Frau und sagte das. Er sagte, pass auf, ich bin zum Propheten, habe ihm das gesagt. Und er hat alle Leute eingeladen. Und die Frau hat mit ihm geschimpft und sagte, habe ich dir nicht gesagt, sag es ihm leise und nicht alle einladen. Er sagte, Allah, ich habe nichts getan. Der Prophet hat alle eingeladen. Subhanallah. Aber er sagte, fass bitte nicht mehr, also lass den Topf da, wo es ist und fass das Brot nicht an, bis er kommt. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen. Und ist zum Essen hingegangen und hat Dua gemacht. In manchen Überlieferungen, er hat da rein gespuckt. Ob das echt war oder symbolisch, Allahu alam. Viele sagen, das war echt. Die Spucke vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist heilig. Subhanallah Malik. Das Wichtige ist, er hat Dua gemacht. Ja, und er hat dann gesagt, ja Jabir, komm, wir zwei machen das jetzt. Ja, aber er hat das beim Brot und beim Fleisch. Er hat immer Brot gebacken und Fleisch da rein oder Fleisch auf dem Teller mit. Und hat es den Leuten gegeben. In einer Überlieferung, er hat immer 10 Leute reingebeten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mitgearbeitet. Er hat nicht erst gegessen. Und er hat alle Leute, immer 10 Leute sind reingekommen, haben gegessen, die nächsten 10, die nächsten 10, die nächsten 10. Subhanallah, wo kommt das Essen her? Das reicht doch gar nicht. Doch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala, das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde. Subhanallah Malik. Essen, das nur für 10 Leute reicht, reicht für viele Leute. In einer Überlieferung sagt, wir waren über Tausende von Leuten. Subhanallah, über Tausende. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht es möglich. Und sie sagen, alle haben davon gegessen, bis sie satt geworden sind, bis sie sogar nicht mehr essen konnten. Bis alle davon gegessen haben, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon gegessen hat. Und am Ende war es so, als ob kein bisschen vom Fleisch oder vom Brot wegging. Als sie alle fertig waren, als sie gegessen hatten und alle das Haus verlassen hatten, der Topf war noch genauso voll, wie er am Anfang war. Und das Essen, das Brot war genau noch so viel, wie es am Anfang war. Subhanallah, ein Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und von diesen Essensvermehrungen gibt es noch mehrere Überlieferungen. Subhanallah. Schauen wir mal das Wasser an, das Trinken an, was ist damit passiert. Subhanallah. Anas radiallahu an erzählt, als sie eines Tages auf Reise waren, mit so 70, 80 Mann, waren die so weit, dass sie kein Wasser mehr hatten zum Trinken und zum Wudu machen, für das Gebet, sich zu waschen. Da kam Anas radiallahu an mit einer kleinen Schale, die er noch hatte, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja Rasulallah, die Leute haben kein Wasser mehr zum Trinken, zu einem Wudu zu machen, aber ich habe noch ein bisschen für dich, damit du trinkst. So waren die Sahaba radiallahu anhum ajma'in. Sie haben sich immer um den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesorgt und sich um ihn gekümmert. Subhanallah. Sie sind hin, ja Rasulallah, hier noch eine Schale. Er könnte selber trinken, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ihm lieber als seine Mutter und sein Vater. Subhanallah. Sie gingen, ja Rasulallah, hier, noch ein bisschen, trink du, damit du wenigstens, damit es dir gut geht. Subhanallah. Dann nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Schale und er lächelte. Was für ein schönes Lächeln musste er gehabt haben, Subhanallah. Und er tat seine Finger, seine geehrten Finger da rein und sagte, ruf die Leute. Und er hat die Leute gerufen und als er gekommen ist, sagte Anas, ich sah, wie zwischen seinen Fingern Wasser herausspritzte. Subhanallah. Wasser von einer Hand? Ja, Wasser von einer Hand. Ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Er sagt, alle diese 70, 80 Leute haben davon getrunken, ihre Behälter gefüllt und Wudu gemacht. Subhanallah. Als sie am Ende fertig waren, hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Schale fertig getrunken. Subhanallah. Ein Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, was das Wasser angeht. In einer anderen Überlieferung von Jabir erzählt auch, dass sie auf Reise waren und dass sie nichts mehr hatten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Ähnliche gemacht hat, sagte Jabir auch, ich sah, wie zwischen seinen Fingern Wasser herauskommt. Und wir waren über 1400 Mann. Wir haben alle davon getrunken. Wir haben davon Wudu gemacht und unsere Wasserbehälter gefüllt. Und sogar unsere Tiere haben davon getrunken. Subhanallah. Ein Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der das Essen gemehrt hat und das Wasser gemehrt hat, so dass alle davon essen und sich sättigen konnten, trinken und davon ihren Durst löschen könnten. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Abonniert diesen Kanal, damit ihr weitere Wunder nicht verpasst. Bis zum nächsten Video. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.